lasse die Türen auf. Haben wir die Decke mit? Ideal für einen Steingarten. Aber hier sind doch Maulwürfe, Willi. Und die Thermosflasche hast du doch nicht eingepackt. 95. 95 der Quadratmeter? Ja, geschenkt. Na, geschenkt. Hier stand aber voriges Mal ein Baum. Ich lasse die Türen lieber auf, was? Hier ist sie ja. Das ist Ottos Decke. Na und? Herrlich, was? Einmalig. Es ist wirklich der schönste Platz. Ja, weit und breit, weit und breit. Was? Der schönste, weit und breit. Und die Berge. Ah, heute sind sie gut zu sehen. Ist wahrscheinlich Föhn. Ja, leider. Kopfschmerzen? Bisschen. Sag mal, meinst du wirklich, hier war ein Baum? Bestimmt. Glaube ich nicht. Hier war ein Baum? Ja. War das nicht sogar eine Eiche? Ich glaube, das war eine Eiche, Willi. Und kannst du nicht mal einen Augenblick deine Zeitung weglegen? Aber Lilli. Hast du zufällig den Vertrag bei dir? Welchen Vertrag meinst du, Liebling? Den Vertrag wegen dem Grundstück. Einen solchen Vertrag gibt es nicht, weil wir uns noch gar nicht entschlossen haben, das Grundstück zu kaufen. Es gibt nur einen Prospekt. Ich meine ja auch das Angebot. Da war doch ein Foto drauf. Das habe ich leider nicht mit. Da könnte man nämlich genau sehen, ob hier ein Baum gestanden hat oder nicht. Ja, das wäre allerdings... Sieh mal, ein Segelboot. Willi? Ja, Lilli. Hast du das Foto noch? Hm. Es wäre wirklich jammerschade, wenn er die Eiche abgeholzt hätte. Bloß wegen der paar Bretter? Oh, Kleinvieh macht auch Mist. Und trotzdem, auf einen Quadratmeter umgelegt, allerdings Pfennigbeträge. Wie lange dauert es eigentlich, bis so ein Baum wieder wächst? Oh, man wird alt dabei, mein Herz. Wenn es, was ich bezweifle, eine Eiche war, sterben wir darüber, wirklich. Ich würde ihm aber ein paar Tausender runterhandeln. Na, mach mal. Ich? Na, ist doch dein Geld, Lilli. Bitte sei nicht so albern, Willi. An der Nordsee ist es eigentlich auch ganz schön. Na, zu weit vom Geschäft. Außerdem dieses Reizklima. Und hier ist Föhn. Was sagst du? Hier stört dich der Föhn. Ich würde mich schon dran gewöhnen. Willi? Willi? Ja. Hier war ein Baum. So, so. Ist das nicht fantastisch? Ja, fantastisch. Was war's denn für einer, Lilichen? Was? Was war's denn für ein Baum? Schau mal. Hier ist ja ein Loch. Was sagst du dazu? Aha. Hier stand ein Baum. Tja, vielleicht. Bestimmt. Das sieht eher wie eine Fundamentgrube aus. Grundwasser oder sowas. Hier stand ein Baum, Willi. Aber ich sehe keine Blätter, mein Herz. Ich sehe kein einziges Blatt. Wenn hier ein Baum gestanden hätte, dann müssten doch wenigstens irgendwo ein paar Blätter rumliegen. Ich sehe nichts. Tut mir leid. Die schreiben, was soll denn das? Ich lasse ein bisschen Sonne an meinen Körper. Aha. Die schreiben, dass bei der Hochzeit Ludwigs des 16. mit Marie Antoinette mehr Leute ums Leben gekommen sind als bei den Septembermorden von 1792. Hörst du? Ja, komisch. Vor Freude, zerquetscht, auf der Rue Royale. Was ist denn, Lilli? Soll ich die Türen zumachen oder soll ich sie lieber auflassen? Was? Ob ich die Türen zumachen oder ob ich sie lieber auflassen soll? Was für Türen meinst du, Liebling? Die Autotüren. Ach so, ja, nur da werde ich mal gleich... Aber nein, liest du nur deine Zeitung? Wenn wir sie auflassen, pfeift der Wind ein bisschen durch den Wagen. Wenn wir sie auflassen, pfeift der Wind ein bisschen durch den Wagen. Was meinst du, Lilli? Der Wind könnte ein bisschen durch den Wagen pfeifen. So, mir ist eigentlich heiß. Ist doch gar kein Wind. Er kühlt ein bisschen aus. Wenn kein Wind ist, kann er doch auch nicht durch den Wagen pfeifen. Wie kommst du überhaupt auf Pfeifen? Früher hat der Wind vielleicht mal gepfiffen. Heute bläst er höchstens noch durch eine Klimaanlage. Ach, nicht mal das. Pfeifen. Das ist alles Quatsch. Ist kein Wind. War kein Wind. Sense. Aber vielleicht ist Föhn? Hab dich was gefragt, Lilly. Ich dich auch. Ich meine... Wenn Föhn wäre, hättest du Kopfschmerzen. Hast du Kopfschmerzen? Ja. Oder nein. Also? Obwohl es ziemlich warm ist. Und da hinten ist es immer noch diesig. Wo? Überm Ammersee. Wo? Das ist nicht der Ammersee, Willi. Das ist der Pilsensee. Na, die gehören ja praktisch irgendwie zusammen, nicht wahr? Unsinn. Ich meine... Idiot. Was wolltest du mich denn fragen? Ob ich die Türen auflassen oder ob ich sie lieber zumachen soll? Das ist doch scheißegal. Es ist eben nicht egal. Auch gut, auch gut. Die Sitze werden in der Sonne immer so heiß. Dann fahre ich den Wagen in den Schatten. Außerdem werden die Sitze nicht heiß. Aber Willi, wir sind doch mit Ottos Auto. Ach so. Kunststoffsitze, Willi. Ja. Und nachher kocht mir wieder der Po die ganze Fahrt. Ja, ja. Oder? Wir legen die Zeitung auf die Sitze. Gibst du mir die Zeitung, Willi? Gib mir doch die Zeitung, Willi. Du sollst mir die Zeitung geben. Aber ich lese doch gerade. Du siehst doch, dass ich gerade lese. Jetzt sind die Sitze noch im Schatten. Aber in einer Viertelstunde scheint die Sonne drauf und ich muss mir die ganze Rückfahrt meinen Popo kochen und braten lassen. Und backen. Was? Ich sagte, und backen. Du kannst dir deinen Hintern auf der Rückfahrt auch backen lassen. So. Aua. Ich hau dir eine aufs Maul. Dann gib bitte die Zeitung wieder her, Lilly. Ich hätte mit Otto mitfahren sollen. Was willst du denn unter so jungen Leuten? Der ist ja schließlich mein Sohn. Gib die Zeitung her. Du sollst die Zeitung hergeben. Warum hast du dem Jungen eigentlich unseren Wagen gepumpt? Das ist meine Sache. Gib mir lieber die Zeitung zurück. Ich kann meinem Sohn meinen Wagen pumpen, so oft ich will. Mein Sohn, mein Wagen. Du hast doch gar nichts, Willi. Willichen. Mein Gott. Mein Gott. Ja, deinen Gott. Den hast du. Das ist wahr. Aber das ist auch alles, Willi. Wollen wir nicht lieber nach Hause fahren, Lilly? Wir haben uns ja nun alles angesehen. Nein. Wollen wir uns ja nicht wenigstens wieder vertragen? Ja, gern. Jetzt könntest du mir eigentlich... Nein, die Zeitung lege ich auf die Sitze, dann brauchst du den Wagen nicht woanders hinzufahren. Aber die Türen sind doch auf. Die mache ich gleich zu bei der Gelegenheit. Da liegt doch irgendetwas anderes auf die Sitze, Lilly. Zeitung isoliert so gut. Die Decke. Und ich? Wo soll ich mich hinlegen? Ja, und wenn du nur den Inseratenteil vielleicht... Nein. Es isoliert besser, wenn ich die ganze dicke Zeitung auf die Sitze lege. Die ganze dicke Zeitung. Na, lass die Fenster ruhig ein bisschen auf. Dass der Wind rein kann. Dass der Wagen ein bisschen auskühlt. Föhn heute. Ich habe die Tabletten mitgebracht. Was für Tabletten? Na, deine Kopfschmerztabletten. Ach, es ist gar kein Föhn heute. Aber gestern war. Ja, gestern war Föhn. Deswegen habe ich gestern auch so einen komischen Traum gehabt. Oder weswegen? Ich weiß nicht. Wir sind mit dem Zug gefahren. Ich, du und der Junge. Aha. Wieso aha? Na nichts. Zugfahren bedeutet Geschlechtsverkehr. Das ist ein Symbol. Quatsch. Wirklich? Da muss es wohl ein Wunschtraum gewesen sein. Mein liebes Kind, die Menschheit ist dabei, sich durch Geschlechtsverkehr auszurotten. Oh, von mir aus. Wir kamen dann an einen See. Ja. Du tust gerade so, als wärst du dabei gewesen. Da war ich ja wohl auch im Traum. Hm? Plötzlich kommt mir Huter entgegen. Unser Buchhalter? Ja. Und, was hat er gesagt? Ob wir auch zur Kur hier sind. Aber ein Gummistiefel. Ein Gummistiefel? Ich frage, zu was denn für einer Kur, Herr Huter? Worauf er... Das kann man ja gar nicht erzählen. Nicht mal mir? Die Strandkörbe um den See rum. Das waren nämlich gar keine Strandkörbe. Sondern? WCs. Was? Toiletten. Und da? Haben Sie auch schon ein Klosett, gnädige Frau? Ich sage, Hutterchen, Sie sind wohl nicht ganz dicht. Aber nicht doch, gnädige Frau, sagt er. Der ganze See, gnädige Frau, ist alles Abführmittel. Was sagst du denn dazu? Und er sah selber schon aus wie ein Finger. Wie ein Finger? Naja, so. Und dann ist er aufgewacht. Vor Lachen. Ja, jetzt wird mir alles klar. Guck mal. Die Bäume. Schön, nicht? Das kommt von dieser Reklame. Die waren vorhin gar nicht so zu sehen. Sind das Platanen? In Südfrankreich gibt's die überall. Das wird zu sagen von hier aus, aber Platanen sind's nicht. Warum kann ich nicht auch mal recht haben, Willi? Bitte. Wenigstens in so Kleinigkeiten. Das wird Ahorn sein, aber wenn du willst. Du könntest mir manchmal mit so einer Winzigkeit eine kleine Freude machen, Willi. Aber wenn ich sage, es ist was gelb, dann sagst du, es ist orange oder Ochsenblut. Warum hast du immer was auszusetzen an mir, Willi? Gefall ich dir nicht mehr? Liebst du mich eigentlich noch? Ja, natürlich. Aber dieser Traum, auf den bist du wahrscheinlich durch die Reklame gekommen, die wir gestern gesehen haben. Hä? Gestern Abend. Im Kino. Ich war gestern Abend nicht im Kino. Aber Lilly... Bitte hör auf, ich war gestern nicht im Kino. Schon gar nicht mit dir. Wir waren beide gestern Abend im Kino. Ich weiß nicht, wo du warst. Ich war jedenfalls zu Hause. Wie heißt der Film, den Sie jetzt bei uns geben? Die Vögelein, die Vögelein. Weißt du ungefähr den Inhalt? Den kann ich mir denken. Na, vielleicht gehen wir morgen mal rein. Besser ist besser. Du hast ihn also gar nicht gesehen? Was hast du gestern Abend eigentlich gemacht? Willi, wir hatten uns geeinigt, dass den Freitagabend jeder für sich hat. Irgendwelche Beichten und Geständnisse waren nicht vorgesehen. Du weißt, dass es mir egal ist, ob du... Ja, ich weiß. Es kommt eine Zeit, Lilly, in der du immer recht haben wirst. In der dir niemand widerspricht. Wie schön. Da werden Platanen Platanen, da wird Geld immer gelb sein. Aber eigentlich auch langweilig. Ich bin gestern, obwohl Freitag war, ausnahmsweise 20 Minuten vor 7 nach Hause gekommen. Ich habe dir zur Begrüßung, naja, wir wollen es nicht übertreiben. Ich ging ins Bad, um mir die Hände zu waschen. Inzwischen hast du das Abendbrot serviert. Elfrieda hatte, wie freitags üblich, Ausgang. Beim Abendbrot machtest du den Vorschlag, ins Kino zu gehen. So? Ja. Du musst dir noch überlegen, was du angezogen hast. Solche Kleinigkeiten sind mitunter wichtig. Vielleicht den lila Hosenanzug, den gestrickten. Oder das Tweed-Kostüm. Ins Kino vielleicht eher das Kostüm. Und ein Pullover drunter. Du bist doch aber gestern Abend um 22:30 nach Hause gekommen, Willi. Ja, was ich noch vergessen habe, als ich mir im Bad die Hände wusch, merkte ich, dass meine Armbanduhr stehen geblieben war. Ich habe aus dem Bad gerufen, Lilly, wie spät ist es eigentlich? Und du hast gesagt, 6:45. Sag mal, ist das vielleicht die Sonne? In welcher Reihe haben wir gesessen? Von mir aus. In der 17. Ja, gut, in der 17. Dabei musst du auch bleiben. Es wäre peinlich, wenn wir uns widersprechen. Zu mir kann jeder sagen, lieber Herr, Sie haben ein Damenoberbekleidungshaus und wissen nicht, was Ihre Frau anzieht. Das können Sie einem erzählen, der keine Krempe am Hut hat. Verstehst du? Deswegen. Wer kann das sagen? Wer kann das sagen, Willi? Ich hatte auch daran gedacht, dass wir den ganzen Abend einfach zu Hause gewesen sein könnten. Aber du weißt ja, was ein Alibi wert ist, das nur die eigene Frau bestätigen kann. Ja, irgendjemand muss uns gesehen haben. Auf der Straße, auf dem Nachhauseweg vom Kino oder in einem Café. Vielleicht Hutter. Ich weiß nicht, was dieser ganze Quatsch soll. Aber um eines bitte ich dich herzlich. Lass das Geschäft aus dem Spiel. Welches Geschäft? Unseren Laden. Deinen Laden. Darauf kannst du dich verlassen, Lilly. Darauf kannst du dich verlassen. Habt ihr in eurem Gesangsverein irgendwas gewettet? Otto ist in Tirol. Was hat Otto damit zu tun? Das ist kein Gesangsverein, Lilly. Wohin ich freitags gehe, das weißt du ja. Du willst mich nur kränken, Lilly. Aber ich verzeihe dir. Na, antworte bitte. Was ist mit Otto? Ich verzeihe dir, Lilly. Alles, Lilly. Willi? Ich habe die ganze Nacht darüber nachgedacht. Es ist besser, wenn du es überhaupt nicht erfährst. Oder eben erst vor Gericht. Glaub mir, es ist wirklich besser. Tu mir bitte den Gefallen und frag nicht. Bitte, frag nicht. Entweder es steht in ein paar Wochen in der Zeitung oder ich erzähle es dir irgendwann einmal. In 20 Jahren. Vielleicht. Hier. Dort auf dem Balkon, wenn unser Haus steht. Wenn wir älter sind. Warum ausgerechnet 20 Jahre? Auf ein Jahr mehr oder weniger kommt es doch nicht an. Das ist zu alt. Du kannst auch niemanden umbringen, Willi. Ich danke dir, Lilly. Dazu bist du zu feige. Gut, dass du das sagst. Du weißt gar nicht, wie wertvoll das ist, aber versprich mir, dass du dabei bleibst. Du darfst es dir nicht plötzlich anders überlegen, Lilly. Du musst es auch in einer Woche, auch in einem Jahr, musst du es noch genauso sagen wie eben, mit der gleichen Sicherheit. Sag's nochmal, du kannst niemanden. Dazu bist du zu feige. Versuch's gleich nochmal, Lillychen, es war wunderbar, wie du das gesagt hast, so echt. Aber verlass dich nicht einfach drauf, dass du es in ein paar Tagen wieder so rausbringst. Inzwischen fängst du an, darüber nachzudenken und du bist wetterwendisch, Lilly, das weißt du ja. Nein, ich hab nicht gesagt launisch, aber plötzlich siehst du alles mit anderen Augen von heute auf morgen. Sag's lieber gleich nochmal. Du bist zu feige dazu, Lilly. Hä? Lilly. Ich sage dir, hier stand ein Baum. Ein Baum geschenkt. Was ist das? Aber Lilly, das ist mein Messer. Das muss aus dem Jackett gerutscht sein. Du kennst es doch. Ja, es ist mein altes Klappmesser. Aus der Fliegerzeit. Ich steck's ja wieder ein. Was habt ihr denn gestern gemacht? Was meinst du? Auf eurem Abend? Du brauchst es mir aber nicht zu sagen, wenn du nicht willst. Oder erwartest du, dass ich auch auspacke? Oh, eure Kriegsgeschichten interessieren mich nicht. Du bist der einzige Fallschirmjäger, den ich liebe. Aber die Zeiten sind doch sowieso vorbei. Manchmal komme ich mir gar nicht mehr vor wie auf dem Kameradschaftsabend. Das ist eher eine Aufsichtsratssitzung, Lilly. Springt was bei raus für unseren Laden? Ich sagte nicht, dass es eine Börse ist, mein Herz. Und gestern? Warum fängst du denn wieder damit an? Du darfst dich jetzt nicht unterkriegen lassen, Lilly. Du musst stark sein. Ich bin nicht neugierig. Das weiß ich doch. Wenn du es mir nicht von alleine sagst, will ich es gar nicht wissen. Du bist eine wundervolle Frau, Lilly. Also? Erzähl mir lieber, wie dein Traum zu Ende gegangen ist. Wie du an dem See da gestanden hast und wie der alte Hutter gekommen ist in Gummistiefeln. Wie ging's dann weiter? Ich weiß nicht mehr, Willi. Bist du aufgewacht? Wahrscheinlich. Der Junge steht jetzt vorm Abitur. Ich wollte, dass er was lernt. Aber du wolltest, dass er Abitur macht. Ja, es gibt nichts Fremderes als die eigenen Kinder. Dann wird er studieren. Eines Tages lässt er sich einen Bart wachsen und brennt unser Auto an. Dann brenne ich seins auch an. Ich höre ihn oft lachen auf seinem Zimmer. Hast du mal nachgerechnet, was wir alleine in die Nachhilfestunden gesteckt haben? Nein. Wenn er wenigstens noch sprachen könnte. Deutsch ist Weltsprache. Jetzt braucht er sowieso keine mehr. Wenn es in die Zeitung kommt. Sie müssen es erst mal rauskriegen. Warum hast du den Jungen nach Tirol geschickt? Das ist meine Sache. Außerdem habe ich ihn nicht nach Tirol geschickt, sondern er macht eine Rallye nach Tirol. Die ganze Klasse. Otto weiß nichts. Er wird mit der ganzen Unschuld seiner 20 Jahre antworten, wenn man ihn fragt. Du rechnest also damit, dass er gefragt wird? Allerdings. Werde ich verdächtig, kommt man auch zu euch. Ich kann es dir nicht sagen, Lilly. Du musst es mir sagen! Warum schreist du denn so? Ich bin es, der kaputt geht, Lilly, nicht du. Es ist mein Leben, versteh das doch endlich mal. Du vergisst, dass wir zwei Menschen sind. Wir sind nicht mal Zwillinge. Ich wurde zum Beispiel in Berlin geboren. Am 11. August bin also Löwe. Du kamst im Bierbergen, Kreis Peine, Regierungsbezirk Niedersachsen auf die Welt. Am 2. Mai, also Stier. Jeder von uns hat demnach sein eigenes Leben. Wir haben geheiratet und das heißt, wir haben einen Vertrag miteinander geschlossen. Inklusive der von dir gewünschten Gütertrennung, der zufolge ich nur Geschäftsführer bin. Bitte, bitte, bitte, bitte. Ich beschwere mich doch gar nicht. Mein Salär ist vorzüglich. Aber immer jedem das Seine, wie es auf dem Schwarzen Adlerorden steht, Lilly. Und immer nach der Devise, ich diene. Ja, daran ist überhaupt nichts auszusetzen. Aber du darfst nicht plötzlich so tun, als ob wir eine Art Doppelwesen wären. Ich atme und du hast die Adrenalinausschüttung in der Lunge. Du regst dich auf und bei mir steigt der Blutdruck. Da muss ich dich enttäuschen. Ich bin bestenfalls sowas wie ein Einsiedlerkrebs, der in seiner Muschel sitzt. Erinnerst du dich noch an das Aquarium in Westerland? Ja. Ja, da war so ein Einsiedlerkrebs. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ist das alles? Du sprichst, Willi. Es ist deine Rede. Ich wollte gestern Abend... Du brauchst es mir nicht zu erzählen, danke. Es ist dein Leben. Seit wann redet ein Einsiedlerkrebs mit einer Muschel? Das ist ein Bild. Und was bedeutet das? Ein Bild. Kein Traum. Lilly. Ich habe gestern Abend eine Frau umgebracht. Vielleicht so Anfang 20. Sah aber älter aus. Blond. Ziemlich üppig. 42er Figur. Eine Nutte. Ich hatte in der Karlstraße geparkt. Unser Abend ist ausgefallen gestern. Die meisten sind im Urlaub. Was hast du denn in der Karlstraße gemacht? Ich wollte dir ein paar Erdbeeren mitbringen. Erdbeeren? Ja. Die sind da vorbei. Deswegen habe ich auch in der Karlstraße geparkt. Ach so, bei Ollermann. Ja, ich dachte, machst du Lilly mal eine kleine Freude, bringst dir einen Pfund Erdbeeren mit. Damit wird sie bestimmt nicht rechnen. Pfund 6 Mark, aber ich lasse mir eine Quittung geben. Huter jubelt das schon irgendwo mit unter. Und bei Ollermann ist ja Parkverbot. Moment, da ist sogar Halteverbot. Ja. Ja. Ich will gerade aussteigen, da dreht sich vor mir ein grüner Chevrolet in die Lücke. Ich denke, das guckst du dir mal an. War nämlich nicht mehr viel Platz. Ich hatte gleich gesehen, Frau am Steuer. Sie fährt 2-3 Meter zurück. Aber hat zu weit eingeschlagen und kommt mit dem rechten Hinterrad auf den Fußweg. Versteh mal richtig, an sich war schon genug Platz. Bloß sie war eben zu dusselig. Also Kommando zurück. Aber wie sie wieder draußen auf der Spur steht, kommen 2 Wagen und sie können nicht an ihr vorbei, weil Gegenverkehr ist. Ich denke, wartest du mal noch. Sie lässt die beiden überholen und biegt wieder ein. In dem Augenblick höre ich eine Funkstreifensirene. Sie wohl auch, will schnell von der Straße, tritt aufs Gas und mein Scheinwerfer ist im Eimer. Und? Das hatte ich ja erwartet. Ich hatte es direkt kommen sehen. Deswegen hatte ich auch die Handbremse gar nicht angezogen. Na, ich meine, das kann jedem passieren. Na, ich raus. War ein uraltes Modell, der Chevy. Noch mit Haifischflossen, richtiges Angeberauto. Jedenfalls der Scheinwerfer war hin. Ich sage mir, 50 Mark haben und nicht haben sind 100. Gehe vor und ich steige nicht aus. Kurbel bloß die Scheibe runter. Ich habe wohl ihren Kotflügel bisschen angekratzt, sagt sie. Nein, sage ich. Es ist der Scheinwerfer. Auch gut, sagt sie. Da war ich natürlich schon etwas sauer. Liebst du mich eigentlich noch? Was soll denn das jetzt? Wie kommst du denn ausgerechnet jetzt darauf? Dann nicht. Vielleicht ist es besser so. Warum hast du nicht die Polizei geholt? Wenn ich die Polizei geholt hätte... Ja. Ja? Dann säßest du jetzt nicht in der Klemme. Ich wollte bei Ollermann Erdbeeren kaufen. Erdbeeren? Ja, ich weiß, ich hätte gar nicht nach Hause kommen können. Du wolltest sicher keine Erdbeeren gestern Abend. Ich hätte sowieso warten müssen, bis er weggeht, so um 10. Ich hätte sogar bis 10:45 gewartet und die Erdbeeren hätte ich so lange ins Kühlfach legen können, gegenüber, in der Kneipe, nicht zu Hause. Ich wäre nicht vor 10:45 gekommen, Lilly. Nein, was ausgemacht ist, ist ausgemacht. Ich bezahle Ihnen das natürlich, sagt sie. Na, wozu sind deine Versicherungen da, sage ich. Ja, sagt sie. Aber ich habe die Police leider nicht bei mir. Ist es denn Ihr Wagen, frage ich. Na, was denn sonst? Faucht sie mich an. Ja, haben Sie die Nummer im Kopf, frage ich. Ich gehe nach Hause und hole die Police, sagt sie. Ist gleich um die Ecke. Ich denke, Erdbeeren ade. Und richtig? Ich stehe 5 Minuten, 10 Minuten. Viertelstunde. Herr Ollermann ist natürlich längst zu. Da kommt sie. Sie kommt eben nicht. Willi. Ja? Sag, dass das alles Quatsch ist. Es war alles nur ein böser Traum, Lilly. Ich schließe den Wagen ab und mache mich auf die Socken. Wieso? Wohin? Hinterher. Gibt immer 2 Möglichkeiten, Lilly. Entweder ich steige ein oder ich gehe hinterher. Gehst du mal hinterher, denke ich. Neugierige Elster. Hattest du denn ihre Adresse? Ja. Erstens hatte ich ihren Führerschein gesehen und ihre Adresse hatte sie mir gesagt. Warum bist du denn dann nicht gleich mitgegangen? Eben wegen der Adresse. Sie wohnt in der Kronprinzenstraße. In dem Neubau? Genau. Ach so. Ja. Wie heißt sie denn überhaupt? Geigel. Renate Geigel hieß sie. Und da bist du nun doch hingegangen? Wenn du sie nun verpasst hättest. Schön wär's. Hast du eben gelacht? Was? Willi, du lachst. Ich hab sie nicht verpasst. Ich musste lachen, weil ich mir vorstelle, wenn ich sie verpasst hätte, vielleicht hätte ich... Na, wie heißt er eigentlich? Giuseppe? Antonio? Ja, vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber er sieht so aus, als ob er jeden Augenblick anfängt zu singen. Entschuldige. Warum bist du hier nachgegangen? Wegen der 50 Mark? Wahrscheinlich. Ich lasse mich nicht gern verscheißern von so einer Blume. Du hast aber doch gewusst, was es für ein Haus ist. Ja. Und trotzdem bist du hingegangen. Ja. Gefällt dir das irgendwie nicht, Lilly? Vielleicht erzählst du dann lieber weiter, Lilly, damit ich nichts falsch mache. Das ist viel einfacher, als wenn ich es erzähle. Und du musst mich nicht immer verbessern. Was habe ich nun gemacht, Lilly? Schrei nicht so! Hier ist Gottes Natur, meines Gottes schöne bayerische Natur. Hier steigen die Bodenpreise am schnellsten. Hier kann ich schreien, so laut ich will. Vorläufig haben wir das Grundstück noch nicht gekauft. Ich darf brüllen. Ich kann es mir erlauben. Ich kann mir alles erlauben. Ich könnte sogar, wenn ich wollte, noch jemanden umbringen. Lilly, stell dir das mal vor. Menschenskind. Selbst wenn ich noch wen umbringe. Man kommt sich vor wie der liebe Gott. Jesus Maria. Na, mehr als lebenslänglich gibt's ja nicht. Und einmal lebenslänglich habe ich ja schon weg. Jetzt nehme ich mir den nächsten und drehe ihm den Hals um. Nochmals lebenslänglich. Dann der dritte. Wieder lebenslänglich. Wenn ich dreimal lebenslänglich kriege, habe ich sozusagen, dann habe ich auch drei Leben. Wie Katzen. Statt dass sie mir was wegnehmen von meinem Leben, machen sie mehr draus. Und wissen es gar nicht. Wen soll ich noch umbringen, Lilly? Dein Friseur, Herrn Krone, der immer so aus dem Mund stinkt. Oder dein Arzt oder ein Politiker. Mälchen, such dir einen aus. Nimm dir einen von der Lichtfresssäule oder du gehst mit dem Finger über die Zeitung. Aber auf. Und der ist dann dran. Hast du geklingelt? Was? Ob du bei ihr geklingelt hast. Ach so, ja. Und sie hat aufgemacht? Ja. Und dann bist du hochgegangen? Ja. Nein. Sie wohnt ja unten. Im Parterre? Ja. Sie hat aufgemacht? Ja. Aber ich habe sie beinahe nicht wiedererkannt. Wieso? Weil sie kaum was anhatte. Ihr Gesicht wird ja wohl dasselbe geblieben sein. Ja. Was hatte sie denn an? Eine Pyjama-Jacke. Aus Chiffon, ja. Ich dachte auch, du bist die Einzige, die so ein Ding hat. Aber sie hatte auch eine. Aber andere Knöpfe. Und? Da bin ich reingegangen. Appartement. Solche Jacken kriegt man überall. Ich dachte, es wäre ein Modell. Wir haben sie jedenfalls nicht gehabt. Was wollen Sie hier? Fragte sie. Ich sage, na, nun machen Sie mal einen Punkt, Verehrteste. Sie haben mir vor einer Viertelstunde meinen Mercedes angebufft und nun tun Sie auf einmal so, als hätten wir uns noch nie gesehen. Ach so, sagt sie. Und macht große Augen. Ich dachte schon, die ist high oder blau. Da sagt sie, ich habe alles vergessen. Ich war so müde, ich habe mich gleich umgezogen. Na, das sehe ich, sage ich. Kommen Sie doch rein, sagt sie. Ich stehe nämlich schon eine halbe Stunde unten, sage ich. Sie können mich doch nicht einfach eine halbe Stunde stehen lassen. Bei mir warten manche noch länger, sagt sie. Na, da wusste ich ja Bescheid. Ein kleiner Unterschied, sage ich. Zeigen Sie mir Ihre Police und ich verschwinde. Da ist sie, sagt sie. Und hebt die Jacke hoch. Nein, sage ich. So haben wir nicht gewettet. Ich hätte es lieber auf die Hand. Dann nehmen Sie doch erst mal einen Augenblick Platz, sagt sie. Und du? Ich? Ich habe mich hingesetzt. Und warum bist du nicht sofort gegangen? Na, weil ich mich hingesetzt habe. Daran ist nun mal nichts mehr zu ändern. Na, war dir denn nicht klar, dass... Ja, aber trotzdem habe ich mich hingesetzt. Du bist ein Trottel. Na, ich weiß nicht. Vielleicht hast du recht, ich bin dumm, aber es ist das Schöne an der Dummheit, dass man nichts von ihr weiß. Was hast du denn? Es tut mir leid, Lilly, aber ich wollte dich nicht erschrecken. Ich hab's nur mitgenommen, um es hier irgendwo wegzuschmeißen. Hast du sie? Ja. Warum hast du es nicht gleich weggeworfen? Auf dem Griff steht mein Name, Lilly. Aber doch nur die Anfangsbuchstaben. Und die Nummer von meiner alten Staffel. Dann wirf doch hier in den See. Ja, daran hatte ich auch gedacht. Meinst du, hier sieht uns keiner? Sonst behalte ich es lieber. Moment mal. Ich habe was gehört. Was denn? Ich glaube, ein Auto. Nee, das ist zu riskant. Ja, gib's her, ich werf's weg. Damit auch deine Finger noch drauf sind? Wir vergraben's einfach irgendwo. Los, gib das Messer her. Aber Lilly, du bist wahnsinnig. Gib her das Ding. Hier in dem Loch kann es niemand finden. Du sollst es her Isabel. Sei doch vernünftig, Lilly. Hier wird morgen zugeschüttet. Und wenn nicht? Ich verlange es. Und dann wird zugeschüttet. Warum? Warum? Weil es mich stört. Das steht dir gut, Lilly. Wenn du so aufgeregt bist. Aber ich glaube, wir werfen das Messer lieber irgendwo ins Wasser. Wo willst du denn hin? Sag doch was. Gib mir die Autoschlüssel. Ich komme gleich wieder. Wozu? Gib mir doch die Schlüssel. Willst du mich allein lassen? Ich fahre zu Dr. Hirsch. Ich brauche keinen Rechtsanwalt. Ich habe doch so eine tapfere, kleine Frau. Schau, wenn ich einen Anwalt brauche, ist es sowieso zu spät. Dann ist er überflüssig. Wie hieß der Film, den wir gestern Abend gesehen haben? Die Vögelein, die Vögelein. Und der Vorfilm? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Am besten gehen wir heute Abend rein, damit wir wissen. Ja. Die Reklame ist immer dieselbe. Wie heißen die Tabletten? Gegen Verstopfung, Lilly. Ich weiß es wirklich nicht, Willi. Woher soll ich es denn wissen? Ich war doch nicht im Kino. Ja, gut, gut. Es ist noch besser. Du hast eben einfach vergessen, wie diese Tabletten heißen. Es wirkt sehr glaubhaft. Aber trotzdem hat die Reklame einen derartigen Eindruck auf dich gemacht, dass du sogar davon geträumt hast. Wieso? Ach so. Ja. Aber wozu? Wir brauchen noch einen triftigen Grund. Psychoanalyse. Wegen dem Mann. Der hat das Gesicht immer so verzogen und sich den Bauch gehalten. Sehr gut, ausgezeichnet. Anschließend erzählst du deinen Traum mit dem Abführmittelsee. Ja. Jetzt muss uns nur noch jemand einfallen, den wir auf dem Nachhauseweg getroffen haben. Ja. Oder in einer Kneipe. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Lilly? Es ist dein Mord, Willi. Ja, und? Ich hätte ein Gefühl wie jemand, der aus dem Parterrefenster springt und plötzlich merkt, dass es der 30. Stock war. Das hast du schön gesagt. Als ob der Schirm nicht aufgeht. Der Fallschirm. Ach so. Und plötzlich bin ich aufgeschlagen. Aber nicht auf dem Pflaster, auch nicht auf der Erde. Es war wieder durchlässig. Bloß langsamer bin ich gefallen und dann lag ich länger lang da, so wie jetzt. Mitten in Blumen. Aber was ist das für eine Blume, die du da in der Hand hältst, Lilly? Ich kenne mich nicht aus in Blumen. Himmelsschlüssel. Himmelsschlüssel. Glaube ich nicht, dass das ein Himmelsschlüssel ist. Was das für Namen sind. Tausendschön, Löwenmaul, Stiefmutter. Stiefmütterchen. Ah ja. Was bist du denn? Was bist du denn? Hat sie mich gefragt. Oder was machst du eigentlich? Sie hat dich geduzt. Ah. Und du hast dir das gefallen lassen? Du duzt mich doch auch. Pfui, Willi. Pfui! Ja, spuck hier nicht so rum. Vielleicht kaufen wir das Grundstück und du spuckst hier alles voll. Ich sage, Kaufmann. Ah, kauf mich, sagt sie. Grüße August. Und lacht. Ist das dein Wagen? Na, was denn sonst, sage ich. Wie viel ich verdiene? Na, so 5 Braune, sage ich. Und da kommst du wegen so einem Scheinwerfer? Na ja, sage ich. Aus Prinzip. Du kannst mich aus Prinzip mal am Arsch lecken, sagt sie. Und da bist du immer noch sitzen geblieben? Nein. Sondern? Ich habe eine geknallt. Endlich? Ja. Und sie? Sie hat mir auch eine geschoben. Und du? Oh, mir blieb erstmal die Spucke weg. Du bist ein Waschlappen, Willi. Aber? Und dann? Habe ich ihr noch eine heruntergehauen. Und sie dir auch wieder eine? Nein, sie war umgekippt. Nein, nein. Noch nicht. Ach so, du hast sie ja... Ein Gedächtnis hast du. Im ganzen Zimmer war so ein süßer Gestank. Wie Orlon. Das ist mein Parfum. Na, von dir alleine wird ja eine Parfumfabrik nicht leben können. Ist ja auch egal. Jedenfalls hasse ich diesen Gestank. Das wusste ich nicht. Wir hatten uns so eine Weile gegenüber gesessen. Ohne einen Ton zu sagen, auf einmal dreht sie das Radio an. Sie sagt was, aber ich kann es nicht verstehen, weil die Musik so laut ist. Du kriegst dein Geld, brüllt sie. Du gefällst mir. Sie macht so einen eingebauten Schrank auf, eine Art Tresor, und langt eine Handvoll Geld raus. Na, wunderbar, denke ich. Was wird so ein Scheinwerfer kosten? 50 Mark. Vielleicht ist auch noch ein bisschen Lack abgegangen, sagen wir 100, und der Fall ist erledigt. Vielleicht will sie es nicht über die Versicherung machen, damit sie nicht die Prämie verliert. Ist doch möglich, wenn sie sonst immer unfallfrei gefahren ist. Ich sage also, pass auf, 100 Eier, und die Sache ist ausgestanden. Sie lacht und wirft so einen Schein in die Luft, so zu mir rüber. Ich will ihn fangen, aber greife daneben und er fällt runter. Ein 10-Mark-Schein. Verzeihung, sagt sie. Ich bücke mich und hebe das Geld auf. Das sind 10 Mark, sage ich. Anzahlung, sagt sie. Unverschämtheit. Dabei hat sie ein paar tausend Mark in der Hand. Ich hab's gezählt. Nachher. Keinen Pfennig hab ich angerührt. Ich gebe ihr den 10-Mark-Schein zurück, das heißt, ich lege ihn auf den Tisch. Aber sie nimmt schon wieder einen und schmeißt ihn auf den Teppich. Dunkelbrauner Hochflor, 60 Mark der Quadratmeter. Komm, Süßer, sagt sie. Heb's auf. Heb's auf. Komm. Komm. Komm, Willi. Komm. Woher wusste sie deinen Namen? Ich hatte mich vorgestellt. Mir ist schlecht, Willi. Oh, mir ist so schlecht. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Auf einmal rutsche ich vom Sessel runter. So ist brav, sagt sie. Komm zu Frauchen, Willi. Sei ein liebes Hundchen. Und ich bin zu ihr rübergelaufen. Auf allen Vieren. Hör auf. So ist ein braves Hundchen, sagt sie und streichelt mich. Und dann zeigt sie auf das Geld, das auf dem Teppich liegt. Ich habe gleich gewusst, was sie wollte und bin von ihr weg bis dahin, wo das Geld lag und hab's aufgehoben und ihr gebracht. So ist brav, hat sie gesagt. Jetzt kriegt unser Willi auch ein Küsschen. Und ich hab ihr die Füße. Was ist denn, Lilly? Und die Zehen, den Spann und die Knöchel. Und dann hat sie den Fuß hochgehoben und ich hab ihr auch noch die Sohlen. Und dann hat sie wieder einen Schein genommen, hat ihn zusammengedreht und ihn irgendwo hingeschmissen. Und ich bin wieder auf allen Vieren hinterher und habe ihn geholt. Und sie hat mich wieder gestreichelt, wie ich ihn gebracht habe. Ja. Wie konntest du das tun? Ich weiß nicht. Hattest du denn völlig die Selbstkontrolle verloren? Ja, Lilly. Ich hatte völlig die Selbstkontrolle verloren. Warum hattest du nicht an mich gedacht? Willi. Ich habe an dich gedacht, Lilly. Und trotzdem hast du dieses Geld in den Mund genommen. Es war so schön, Lilly. Was war so schön? Alles. Alles. Ich war so glücklich. Vor allem war ich aufgeregt. Aber das ist nicht das richtige Wort. Am liebsten hätte ich gebellt. Ja. Ich war ein Hund, Lilly. Ein Hund. Und ich wurde wie ein Hund behandelt. Ich wurde endlich nicht mehr wie ein Mensch behandelt. Ja, sie war sehr nett zu mir. Sie hat mich nie geschlagen. Sie hat mich sogar gestreichelt und geküsst hat sie mich auch auf die Stirn. Hier. Und wenn sie was wollte, hat sie richtig drum gebettelt. Wenn ich ihr die Schuhe bringen sollte, hat sie so gemacht. Schuhchen. bring Frauchen Schuhchen. Und ich habe ihr die Schuhe gebracht. Zwischen den Zähnen. Vorher habe ich ihr die Strümpfe gebracht. Zwischen den Zähnen. Und die Höschen und den BH. Sie hat sich nämlich angezogen. Ja, aber vorher hat sie den Untersatz von der Blumenvase genommen und hat ein bisschen Wein reingegossen und hat mir die Schale auf den Teppich gestellt und ich habe draus gesoffen. Nur eins durfte sie nicht. Sie wollte nämlich weggehen. Ich habe sie aber nicht weggehen lassen. Beinahe hätte ich dich erwischt. Sag mal, dachtest du wirklich? Ich wollte dir doch nichts tun. Ich weiß. Hast du sie mit diesem Messer? Ja. Wohin hast du sie gestochen? Ins Herz? Ach, so darfst du nicht darüber sprechen. Hast du sie etwa geliebt? Na, wenn nicht, kann man doch darüber reden. Hm? Was geschehen ist, ist geschehen. Ins Herz, also. Ja, auch. Ach so. Und dann bin ich in die Küche gegangen und habe das Messer abgespült. Das heißt, deine Fingerabdrücke sind überall. Und dann willst du nicht zu Hirsch? Nein, die Küchentür habe ich mit dem Ellenbogen aufgeklinkt. Und den Wasserhahn, sie hat so Abreißtücher über dem Kocher. Damit habe ich den Hahn aufgedreht. Und das Tuch? Mit dem habe ich das Messer abgewischt und dann habe ich es in die Mülltonne geschmissen. Wo? Vor unserem Haus. Hm. Montag kommt die Müllabfuhr. War sie gleich fertig? Ja. Hat sie dir gesagt, wo sie hingehen wollte? Ja, vielleicht hat sie es gesagt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich war so durcheinander. Vielleicht kommst du in eine Anstalt. Willi, du wirst auf jeden Fall untersucht. Ich spreche heute Abend noch mit Dr. Hösch. Der soll uns mal einen guten Psychiater besorgen. Das ist reine Geldfrage. Wir verlangen unseren eigenen Sachverständigen und der bestätigt, dass du verrückt bist. Dann kommst du in eine Anstalt und wir können dich zweimal die Woche besuchen. Du kriegst ein Einzelzimmer, anständige Wäsche, deine Möbel, deine Bücher. Meinst du? Willst du lieber ins Zuchthaus? Ich weiß nicht. Wenn sie dich an eine Anstalt schicken, bist du nach ein paar Jahren wieder frei. Dann wirst du als geheilt entlassen. Das kostet auch wieder Geld. Aber schließlich sind wir keine armen Leute. Wenn der Laden nicht wenigstens so viel abwirft, können wir ihn zumachen, oder? Ja, ja. Allerdings, ich rechne immer noch damit, dass es vielleicht gar nicht rauskommt. Du bist wirklich ein Schaf, Willi. Erstens, das Auto. Du sagst, du hast in der Karlstraße geparkt. Hm. Denk doch mal an den Verkehr zwischen 6 und 7. Wenn die Polizei eine Phantomzeichnung in die Zeitung bringt, findet sich garantiert eine Oma, die dich gesehen hat. Du kannst dein Taschentuch wegschmeißen oder dieses Abreißtuch da. Aber nicht dein Auto und auch nicht ihr Auto. Zweitens, sie wohnt in dem Neubau in der Kronprinzenstraße. Du weißt, was das für ein Haus ist. Und du meinst, du gehst dort rein und raus, ohne dass dich jemand sieht? In der Branche ist genauso Konkurrenz wie bei uns. Was heißt Konkurrenz? Das lernt man nämlich schon auf der Handelsschule, Willi. Den anderen beobachten. Das ist Konkurrenz. Drittens, ich will nicht auf die Einzelheiten eingehen, die sind peinlich genug. Aber was ist mit dem Geld? Du hast es nicht nur angefasst und es ihr zurückgegeben, du hast es sogar... Du willst doch nicht etwa behaupten, dass du von jedem 10-Markschein deine Fingerabdrücke abgewischt hast? Nein. Mitgenommen hast du sie auch nicht. Also liegen sie noch da? Ja. Viertens. Du bist etwa eine Stunde bei ihr gewesen. Oder länger? Na, vielleicht ein bisschen länger. Hast du mit ihr... Nein. Ich dachte schon. Also, wie zu Hause? Wie gehabt. Nur mit dem Unterschied, dass ich lebe. Oh, Willi, ich bin ja so froh, dass ich lebe. Ach, bitte lass das. Du sollst das lassen. Und dann? Was hast du anschließend gemacht? Ich bin zurückgegangen. Zum Auto. Und dann? Ich bin durch die Stadt gefahren. Wie spät war es da ungefähr? So gegen 9. Und um 10:30 warst du zu Hause? Wir hatten doch ausgemacht, Lilly, dass wir im Kino waren gestern Abend. Moment mal. Du bist 1,5 Stunden durch die Stadt gefahren? Ja. Wo warst du überall? Ja. Zuerst bin ich nach Riem, dann rüber über Perlach und über den Innsbrucker Ring wieder in die Stadt. Und weiter? Dann bin ich am Friedensengel rüber nach Schwabing und über die Leopoldstraße bis über den Frankfurter Ring und dann linksrum nach Hause. So. Ich bin ganz langsam gefahren, weil ich noch so aufgeregt war. Hat dich niemand angehalten unterwegs? Komisch. Wo der Scheinwerfer kaputt war? Er war doch noch gebrannt. Es war bloß das Glas kaputt und eingedrückt war, aber gebrannt hat er noch. Und warum hast du Otto mit dem Wagen nach Tirol geschickt? Damit er... Damit so aussieht, als ob Otto den Scheinwerfer kaputt gefahren hat. Ja. Es ist wahrscheinlich das Beste. Du stellst dich der Polizei. Wirklich. Du willst mir also nicht helfen? Ich kann es nicht. Du kannst, Lilly. Du kannst nicht nur, du musst es sogar. Du musst mir helfen. Es ist doch so einfach. Wir waren im Kino und haben diesen Film angesehen und die Reklame hat einen solchen Eindruck auf dich gemacht, dass du die ganze Nacht von dem See geträumt hast, wo Huter in Gummistiefeln rumgelaufen ist. Nein, wir waren nicht im Kino. Es tut mir leid, aber wir waren nicht im Kino, Willi. Wir können nicht im Kino gewesen sein. Aber warum denn nicht? Wir waren im Kino, Lilly. Nein. Dann denken wir uns was anderes aus, aber das mit dem Kino ist nicht schlecht. Ich war zu Hause. Nein. Ja. Würde mich... Wir können natürlich auch im Theater gewesen sein, aber das ist viel komplizierter, verstehst du? Man muss das Stück kennen, aber das können wir uns ansehen. Man hat sicher neben irgendjemandem gesessen, der sich dann nicht mehr erinnern kann. Im Kino ist alles viel anonymer. Man kommt im Dunkeln und kaum wird es hell, ist man schon wieder draußen. Es geht nicht. Er würde mich erpressen, Willi. Ich war zu Hause, Willi. Ich hatte Besuch. Aber das weißt du doch. Er würde keine Rücksicht auf mich nehmen. Und auf dich schon gar nicht. Er ist ein Filou. Ich weiß nicht mal, was er macht. Aber er ist sehr gut. Kennst du ihn schon länger? Nein, er war erst... zweimal da. Gestern das dritte Mal. Braucht er Geld? Ja, sicher. Denkst du etwa, er liebt mich? Vor ihm hatte ich einen, da kriegte ich manchmal so ein Gefühl, er mag mich richtig, so richtig, verstehst du? Nicht bloß. Aber eben, naja. Aber dunkel. Und groß. Und voller Haare auf der Brust. Auf dem Rücken, auf den Händen. Auf den Fingern. Nur das Gesicht war ganz weiß. Ein teurer Knabe. Aber sie sind alle nicht billig. Du bist eine alte Sau. Ja. Wahrscheinlich. Und du musst das jetzt sagen. Willi, ich weiß, du brauchst das, aber sag's nicht nochmal. Irgendwie hast du kein Recht dazu. Du betrügst mich also. Irgendwas muss ich doch machen. Auf eine mehr oder weniger kommt es eigentlich nicht an. Willst du ihr nicht Gesellschaft leisten? Wem? Du weißt ganz genau, wen ich meine. Du hast doch niemanden umgebracht, Willi. Und mich bringst du auch nicht um. Das weißt du doch, Willichen. Ist euer Kameradschaftsabend gestern wirklich ausgefallen? Armes Willichen. Was hast du denn gemacht die ganze Zeit? Von 6 bis 11. 5 Stunden lang. Bist ums Haus gegangen? Hast aufgepasst, in welchen Zimmern das Licht angeht? Oder warst du wieder gegenüber in der Kneipe und hast es in der Zeitung gelesen, im Polizeibericht? Wolltest du mir etwa Angst machen? Unser Willichen wollte mir Angst machen. Unser armes Willichen hat selber so viel Angst, dass er anderen immer Angst machen muss. Was ist denn plötzlich mit dir los, Willichen? Es war doch auch gar nicht der erste Freitag, an dem euer Kameradschaftsabend ausgefallen ist. Vor 14 Tagen ist er doch auch ausgefallen. Nicht wahr? Vielleicht gibt es den Freitagabend gar nicht. Gib das Messer her, Willi. Bring mir das Messer. Aber nein! So doch nicht! Bring Frauchen das Messer. Komm. Komm. Komm. Sei ein gutes Hundchen. Sei ein braves Willichen. Mit dem Mund. So ist das ein braves Willichen. Nun komm. Bring's her. So ist's recht. Hier. Vor die Füße noch ein Stückchen, so. Und jetzt kriegt Willi auch ein Küsschen. So ein Willi. So ein armer Willi. Wollte seine Lilli umbringen. In einer Chiffonjacke. Mit seinem Messer. Und es war schön. War es schön, Willi? Ja. Auf allen Vieren. Als ob er mit einem Fallschirm abspringt. Unser Willi. Als ob er aus dem Fenster springt und weiß gar nicht, dass es die 30. Etage ist. So schön. So schön. Ja. Willi. Wollte seine Lilli umbringen. Ja. Aber seine Lilli konnte er nicht umbringen. Nein. Da hat er sich eine andere ausgesucht. Eine, die Lilli ähnlich ist. Die Lilli wenigstens ähnlich ist. Ja. Aber die hat Willi auch nicht umgebracht. Er wollte Lilli nur erschrecken. Er hat sie gar nicht umgebracht. Nein. Das darf unser Willi aber nie wieder tun. Nein. Und Lilli wird auch immer ganz lieb zu ihrem Willi sein. Ja. Nur freitags geht Willi, wohin er will. Und Lilli macht auch, was sie will. Nicht wahr? Ja. Aber Lilli ist lieb zu Willi am Montag und am Dienstag. Und am Mittwoch und am Donnerstag und am Samstag und am Sonntag. Und jetzt gibt Lilli Willi sogar die Zeitung, damit Willi wieder lesen kann. So lieb ist Lilli. Danke. Ich glaube doch, hier stand ein Baum, Willi. Das ist sehr gut möglich, Lilli. Das war auf NDR 3 das Hörspiel Das Duell Willi und Lilli von Manfred Biele. Es sprachen Rolf Beusen und Barbara Freie. Regie Ernst Wendt.